Kommt das letzte Lied für heute Abend. So, viel Spaß mit anderen Bands. Grüße an Räumungstrupp, Krawallbrüder und Pöbel und Gesocks. Wir waren Berliner Weiß, ich hoffe, ihr hattet Spaß. In diesem Sinne. Sag ich nun auf Wiedersehen, die Lichter gehen aus. Der Abend euch war wunderschön, wir gehen jetzt nach Haus. Sag ich nun auf Wiedersehen, die Lichter gehen aus. Der Abend euch war wunderschön, wir gehen jetzt nach Haus. Sag ich nun auf Wiedersehen, die Lichter gehen aus. Der Abend euch war wunderschön, wir gehen jetzt nach Haus. Jetzt ist Feierabend, Party ist vorbei. Ich schiebe nun nach Hause und fein ins Plätzchen rein. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und wünscht ihr gute Nacht. Ich spreche nun für uns alle und hat viel Spaß gemacht. Sag nun auf Wiedersehen, die Lichter gehen aus. Der Abend euch auch wunderschön, wir gehen jetzt nach Haus. Sag nun auf Wiedersehen, die Lichter gehen aus. Der Abend euch auch wunderschön, wir gehen jetzt nach Haus. Berliner Weiße, sag Ade. Oh ja, ich weiß, ihr tut ihr weh. Doch wir sind nicht aus der Welt. Wir machen euch, was uns gefällt. Sag nun auf Wiedersehen, die Lichter gehen aus. Der Abend euch auch wunderschön, wir gehen jetzt nach Haus. Sag nun auf Wiedersehen, die Lichter gehen aus. Der Abend euch auch wunderschön, wir gehen jetzt nach Haus. Ein herzlichen Applaus für Mario an der Gitarre. Applaus für Valentin am Bass. Ein super Sesamstraßen. Auf Wiedersehen Applaus für Kai. Auf Wiedersehen, Kuse, hat Spaß gemacht, viel Spaß mit anderen Bands, so.